Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Aqui é Rádio Mama Terra, no microfone Marcos Romão, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Ja, und Radio Mama Terra sendet seit Anfang Januar 2013 direkt aus Brasilien, nämlich aus Niterói. Und wir sitzen hier ganz gemütlich in einem Studio in Niterói im Pepequeno. Natürlich begrüßen wir auch ganz herzlich Bruno, das ist der Studioleiter hier, der für uns die Technik fährt. E desde 2013 nosso programa está sendo gravado no Tomba Studio aqui no Pepequeno em Niterói, o centro do mundo. Com o nosso grande amigo técnico de programa, Bruno Marcos, agradecemos profundamente a colaboração e o trabalho conjunto que estamos fazendo. Heute werden wir ein ganz besonderes Programm fahren, nämlich wir werden eine kleine Nachlese der brasilianischen Wahl machen und dann werden wir ein Interview einspielen. Ein ganz besonderes, das Thema ist Migration und in diesem Fall wird der Moderator Markus Romau die deutsche Moderatorin Ortrun Gutke interviewen zum Thema Migration. Hoje o nosso programa vai estar bastante interessante. Vamos ter primeiro uma conversa sobre a ressaca eleitoral aqui no Brasil. Foram 3 meses intensos de debates eleitorais, eleições para governadores e para presidente. E depois teremos um papo especial hoje para que vocês conheçam um pouco mais Ortrun Gutke, a nossa moderadora alemã, que será entrevistada como uma migrante no Brasil que está vivendo momentos incríveis. Doch bevor wir mit der Nachlese der brasilianischen Wahl anfangen, möchten wir gerne euch nochmal zu hören lassen, was wir während der ganzen Wahl gehört haben, sei es im Fernsehen, im Radio oder sei es auf der Straße, nämlich die Jingles von den Wahlkandidaten. Und wir beschränken uns auf Dilma Rousseff, die jetzige Präsidentin ist, und auf den Gouverneur von Rio de Janeiro, das ist Pezão. E para quem está com um pouco de saudade da barulheira e da bagunça e da zorra que foi o período eleitoral, vamos tocar 2 jingles desta campanha. Como foram muitos, apenas colocaremos do vencedor para a presidência, Dilma Rousseff, e do governador aqui do estado do Rio de Janeiro, Pezão. São sambinhas interessantes. Brasileira, garra desta gente, oh Dilma, coração valente, nada nos segura pra seguir em frente. Você nunca desviou o olhar do sofrimento do povo. Por isso eu te quero outra vez, por isso eu te quero de novo. Você nunca vacilou em lutar em favor da gente. Por isso eu tô juntinho do seu lado, tô com você e Lula pra seguir em frente. Mulher de mãos limpas, tô com você. Mulher de mãos livres, tô com você. Mulher de mãos firmes, vamos viver uma nova esperança, com muito mais futuro e muito mais mudanças. Dilma, coração valente, força brasileira, garra desta gente. Dilma, coração valente, nada me segura pra seguir em frente. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. O que tá bom vai continuar, o que não tá a gente vai melhorar. Irmão. chamar de pezão. Um passo à frente seguro, rio no coração. Se a gente quer um futuro do jeito que sempre sonhou, é só olhar pro trabalho que o rio conquistou. Lá, lá, lá, lá, Luiz. Oh, oh, oh, oh, pezão. Faz com o dedo e diz, tamo junto, irmão. Lá, lá, lá, lá, Luiz. Oh, oh, oh, oh, pezão. Faz com o dedo e diz, tamo junto, irmão. Ainda tem chão pela frente, a mudança só começou. É só lembrar do passado e ver como o rio melhorou. Pesa mais gente como a gente, e sabe tem que confiar. É o cara que está do seu lado, no rio chega lá. Lá, lá, lá, lá, Luiz. Oh, oh, oh, oh, pezão. Bate no peito e diz, tamo junto, irmão. Bate no peito e diz, lá, lá, lá, lá, Luiz. É 15, oh, oh, oh, oh, pezão. Bate no peito e diz, tamo junto, irmão. Lá, lá, lá, lá, Luiz. Oh, oh, oh, oh, pezão. Bate no peito e diz, tamo junto, irmão. Lá, lá, lá, lá, Luiz. Oh, oh, oh, oh, pezão. Bate no peito e diz, tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. É 15. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon, Ortrun Gutke. E Marcos Romão, a voz brasileira do programa Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Wie ihr sicherlich alle schon erfahren habt, die brasilianische Wahl ist gelaufen. Dilma Rousseff ist Präsidentin geworden und für Rio de Janeiro ist es Luiz Pezão. Radio Mama Terra war sehr involviert die letzten Minuten in der Wahl des Wahlabschlusses am Sonntag. Ich habe sogar auf meine heilige Stunde, den Tatort zu sehen, verzichtet. Das Wahlergebnis zu erfahren war für mich spannender als jeder Tatort, den ich bisher gesehen habe. Wie hast du das empfunden, Omar? Es ist tatsächlich auch drum, es war wirklich knapp, diese Wahlergebnis, die Dilma Rousseff hatte, 51% und Aécio Neves 48% Stimme. Und das war im Moment wirklich sehr beeindruckt in ganz Brasilien. Bei dem Wahl in Brasilien waren beteiligt ungefähr 130 Millionen Menschen. Es gibt im Moment drei Seiten Sonne. Das bedeutet, dass Amazonas und Brasilien und Nordbrasilien hat verschiedene Uhrzeiten. Und das hat bedeutet, dass die Wahlergebnis es ist erst am 20 Uhr angefangen zu sagen für die Leute, was passiert. Und dann schon ab 19 Uhr fangen an, die Leute zu hören, viele Unwahrheiten und Geschichten von Putsch und im Internet, die Leute haben angefangen zu sagen, dass es gab Wahlbetrug und es war noch kein Ergebnis auch drum. Aber das war nur die Quatsch von Facebook und die Quatsch von WhatsApp und die Quatsch von Twitter. Es war wirklich ein Kampf zwischen die beiden Seiten in diese Stunden vor dem Moment, wo man hat angefangen zu sagen. Und dann am 20 Uhr pünktlich kommt ja an, die Wahlergebnis zu kommen für die ganze Brasilien. Die Leute sitzen auf dem Computer und bis bestimmte Moment, 20 Minuten, war Aécio ganz vorne, weil man hat angefangen zu zählen die Stimmen von den Südbrasilien, wo der hat mehr Stimmen. Nach 20 Minuten, Dilma hatte mehr Stimmen bekommen und war immer 1%, 0,1%, 0,3%. Und das war ein Stress, um die Leute zu sagen, Leute zu schreiben, um voneinander Frauen und Männer zu weinen, zu denken, wir haben schon verloren und so weiter und so weiter. Ja, ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir auch angefangen haben, Prozentrechnen zu machen im Verhältnis zur Uhrzeit. Wann ist es nicht mehr möglich, dass Aécio gewinnt, sondern Dilma gewinnt? Und wir waren ganz fix am Rechnen. Das hat schon viel Spaß gemacht. Aber Roma, noch mal eine Frage dazu. Kurz vor der Wahl, jetzt vor dem zweiten Wahldurchgang, da war ja eine große Verunsicherung da. Viele wollten weder Dilma haben, noch wollten sie Aécio haben. Sie waren sozusagen eingefahren auf Marina, die ja nicht gewählt worden ist. Aber jetzt was tun? Dilma oder Aécio? Und da stellt sich mir die große Frage, wie sehr Medien die Wahlbeteiligung beeinflussen können. Und vor allem Wahlumfragen gab es jede Menge, ganz kurz noch vor dem zweiten Wahlgang. Wie tendenziös können Wahlumfragen sein? Wir können schon sagen, Ortrund, es gab in dieser Wahl in Brasilien zwei Hauptwähler. Eine die größte Wähler war der Bürger selber, die 130 Millionen Menschen, die sind auf den Wahlzone gegangen, zu Stimmen abgeben. Aber es gab ein zweiter, das war die Medien in Brasilien, die wie nie hat so großen Einfluss gehabt auf unsere Wahl. Die machte auch die Gefühl für viele Leute, dass es gab Betrug. Es gab gar keinen Betrug. Die Ausmaße von dieser Wahl war sehr groß. Viele Leute haben abgestimmt und das System war gut organisiert. Aber die Medien hatten kurz bevor der, schon am Donnerstag, zwei Tage vor der Wahl, hat gesagt, dass der Aécio hat 54% Erwartungszahl und Dilma war unter 48%. Und das hat eine so tiefe Stimmung gegeben für die Leute, die waren für Dilma, die viele Leute waren traurig, die Leute waren mit Angst auf den Straße zu gehen. Und noch dazu kommt ein neuer Skandal. Man hat gesagt, dass Dilma und Lula wussten über die Betrug, über die Korruption in Petrobras. Und das war alle von der Presse angesagt, bis jetzt ist noch nicht alles geklärt. Und das hat einen Einfluss gegeben. Und aber die Wahlergebnis war ganz anders, als die Meinungsforschung haben gesagt. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon sind die deutsche Moderatorin Ortrund Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romão. Wir machen mal eine kurze Pause, spielen ein wenig Musik ein, und zwar von der Gruppe Siba e a Fuloresta, Pisando em Praça da Guerra. É isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão conversando sobre as eleições no Brasil. Vamos agora fazer uma pausa musical com Siba e a Floresta, Pisando na Praça de Guerra. Serra, ouvindo terra, botando a cara em trincheira, metendo os pés na ladeira, aonde a mina se enterra. Pisei na praça de guerra, estou no campo de batalha, e a minha boca metralha, balas de rima na terra. Pisei na praça de guerra, estou no campo de batalha, e a minha boca metralha, balas de rima na terra. Wir haben eben soeben gehört, die Gruppe Siba ea Fulorechta con Pisando em Praça da Guerra. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Unser heutiges Thema ist eine kleine Nachlese der brasilianischen Wahl im zweiten Wahldurchgang. Wir haben die Frage aufgeworfen, die Wahlumfragen, die es vor der Wahl von dem zweiten Wahlgang gab, ob die nicht etwas tendenziös gewesen sind. Und Romão, du hast gesagt, wir sind der Meinung, es war tendenziös, sehr tendenziös. Und es war auch von den Medien sehr geschickt gemacht worden, sei es im TV, in den Radios und auch in den Zeitungen zu lesen. E agora acho que é melhor de falar pouquinho português. Bevor ich sage auf Portugiesisch, man kann schon sagen, dass die große Presse in Brasilien war tendenziell für Aécio Neves hier in Brasilien. Sie haben wirklich gespürt, alle, sie haben alle Gang gezogen, um zu versuchen, die Bevölkerung auf Aécio Neves zu gehen. Und das hat die Bevölkerung ja auch extrem verunsichert. Und viele haben blockiert und haben gesagt, ich gehe gar nicht erst mehr zur Wahl, auch wenn Wahlpflicht ist, aber zu sagen, ja okay, dann bezahle ich meinen Obolus und dann ist die Sache erledigt. Oder sie sind hingegangen, um zu sagen, ich streiche nichts an, dass meine Wahlzettel ungültig ist. Und darum, diese Wahl ist entschieden mit 3% Unterschieden zwischen einem und anderen. Und das war ein Fehler von einem Meinungsforscher. Ein Meinungsforschungsinstitut hat gesagt, dass der Aécio Neves hatte die Chance oder würde gewinnen. Aber hat falsch gemacht, weil es hat nicht gezählt, die Leute von Minas Gerais, die Stadt von Aécio Neves, und er hat dort verloren. Weil man hatte so stark gesagt, dass der Kandidat gegen Dilma Rousseff hatte große Chance, viele Leute, die wollten gar nicht wählen, mit Angst, dass dieser Mann kommt, sind zu der Wahlurne gegangen und haben den Sieg für Dilma Rousseff gegeben. Das war wie ein Spiel in die letzten Sekunden, in die 46 Minuten von den zweite Stück von den Spielen. Das war wirklich wahnsinnig, dieser Abend hier in Brasilien. Ja, ich wiederhole noch einmal. Es war der beste Krimi, den ich je gesehen habe, an dem ich mich beteiligt habe. Besser als jeder Tatort am Sonntag. E agora eu faço pequeno resumo para o pessoal, que é o seguinte, estávamos aqui explicando que essa eleição parecia até crime policial no final, por conta dos institutos de pesquisas que passaram dados completamente fora da realidade, inclusive esse grupo que colocou que o candidato que perdeu teria 54% contra 48%. Isso fez com que muita gente que nem iria votar, mas por conta desse último segundo, desse último resultado de pesquisa, passou a votar, foi votar e votou na Dilma. Isso daí, para o público do mundo, foi algo extremamente emocionante. Tivemos notícia de que muita gente no mundo inteiro ficou acompanhando pelo computador o resultado das eleições aqui no Brasil. Aqui é a Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português em sotaque, com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Rádio Mamaterra, em Kulturmagazin em Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, direkt gesendet aus Niterói, aus Brasilien, in den Tomba Studios am Mischpult Bruno Marques. Ja, wir spielen jetzt ein Stück ein von Celia Sampaio, Guerreira Quilombola. Como estamos no mês de novembro, o mês da consciência negra aqui no Brasil, vamos tocar a música Guerreiras Quilombolas com Célia Sampaio, em homenagem a todas as mulheres negras do Brasil. Foi o alicerce resistência negra, foi o alicerce de resistência negra, em modelos comunitários e sociais, em modelos comunitários e sociais, construíram quilombos e quilombolas, pro sistema escravista derrubar. Xinga Teresa, Água Tunidandara, a rainha Xinga Teresa, Água Tunidandara, resistência, liberdade conquistar, resistência, liberdade conquistar. Luiz Amarim na revolta Malê, Luiz Amarim na revolta Malê. Benedita, mulher forte, Andresa, tudo e celeste, símbolo, resistência atual. E odeia, odeia, odeia, le, le, le, le, le, le, le. Odeia, odeia, odeia, le, le, le, le, le, le, le. Foi o alicerce de resistência negra, foi o alicerce de resistência negra, em modelos comunitários e sociais, em modelos comunitários e sociais, construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Xinga Teresa, Água Tunidandara, a rainha Xinga Teresa, Água Tunidandara, resistência, liberdade conquistar, yeah, yeah. Resistência, liberdade conquistar. Luiz Amarim na revolta Malê, Luiz Amarim na revolta. Benedita, mulher forte, Andresa, Dudu e Celeste, símbolo, resistência atual. E odeia, odeia, odeia, le, le, le, le, le, le, le, odeia, odeia, odeia, le, le, le, le, le, le, le. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romão, der neben mir sitzt am Mikrofon und wir jetzt zu dem nächsten Teil kommen. Aber ich denke, da ist Romão gefragt. Acabamos de escutar Guerreiras Quilombolas com Célia Sampaio na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo. E agora vamos fazer uma pequena entrevista com Ortrungutke, a nossa grande companheira voz alemã do nosso programa, que migrou para o Brasil para viver comigo há cerca de um ano. Já conseguiu o seu registro no Brasil, já está com registro de permanência, já tem o seu trabalho, já desenvolve as suas atividades e pretende viver no Brasil enquanto esta maravilha de país estiver nesse grande agito. Eu vou agora começar a fazer algumas perguntas em português e na segunda parte, depois da música também, colocaremos perguntas em português. Wir sind hier bei unserer Sendung bei Radio Mama Terra und jetzt machen wir eine kleine Interview mit der Moderatorin Ortrungutke, die nach Brasilien gekommen ist, um zu leben, ein Migrant. Und ich habe gelebt da in Deutschland 23 Jahre und jetzt hole sich wir beide im Wechsel. Jetzt Ortrung ist Ausländerin. Bis vor ein Jahr war ich der Ausländer in Deutschland. Ortrung, wie ist für dich das Gefühl, hier in Brasilien zu sein? Ich fühle mich sehr wohl hier in Brasilien. Und ich bin vor allem sehr willkommen aufgenommen worden. Das ist eins der sehr, sehr, sehr wichtigen Sachen, die ich erlebt und erfahren habe. Ich war sehr, sehr aufgeregt, als ich hier mit meinen beiden Koffern angekommen bin und noch ein bisschen mehr Gepäck. Und es war eine sehr herzliche Begrüßung, nicht nur am Flughafen, sondern auch innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde. Das, muss ich sagen, war schon mal ein guter Start. Ortrung, eine Sache, die ich würde gerne mit unseren Zuhörern zusammen mit dir sprechen. Ich bin gewohnt, Zuhörer, Interview, in Radio oder zu sehen, Fernsehen, viele Berichte von Deutschen, die nach Brasilien gekommen sind, gehen zurück und reden über Copacabana, reden über Ipanema, Amazonas. Man hat keine Chance zu erfahren, was ist Brasilien. Und für die Zuhörer zu wissen, wir müssen ein bisschen erklären, wo lebt im Moment Ortrung. Ortrung lebt in einer Stadt, die heißt Niterói, direkt gegenüber Rio de Janeiro. Niterói hat 500.000 Einwohner und gehört die große Rio de Janeiro, man nennt das. Grande Rio de Janeiro. Und Ortrung arbeitet in einem Viertel mit 1 Million, nicht ein Viertel, ein anderes Municipio, mit 1 Million Einwohner. Die hat 80% von der Bevölkerung schwarz. Und ist nicht so reich, diese Municipio wie Niterói. Und der Ortrung fährt jeden Tag mit Bus, wie alle Leute von diesem Municipio für ein anderes Municipio. Das ist fast eine halbe Stunde Reise vor Arbeit, früh morgen, mit der gesamten Bevölkerung von Brasilien. Was ist diese Leben Ortrung für dich? Ja, fange ich mal an, ganz klar zu sagen, es ist nicht dieses Copacabana Caipirinha Feeling, was mich jeden Morgen umgibt. Also das muss ich ganz klar sagen, das erlebe ich so überhaupt nicht. Also Ferien habe ich ja schon ein paar Mal gemacht in Brasilien, bevor ich mich entschieden habe, hier eine Zeit lang zu leben und zu wohnen und auch zu arbeiten. Aber wie ist diese Tautage? Wie ist es den Bus und so weiter? Ja, das ist ganz einfach so. Also du hast gesagt, 1,5 Stunden Fahrzeit, das ist eigentlich eine ganz gute Berechnung, Zeitberechnung. Aber leider ist es in der letzten Zeit sehr, sehr schwierig geworden, pünktlich zu sein, wenn man überhaupt hier von Pünktlichkeit reden kann. Schon wenn ich aus der Haustür rauskomme, wenn ich sehe, dass die Straße entlang schaue und ein Auto nach dem anderen dasteht und Bus neben Bus, dann weiß ich ganz genau, heute komme ich zu spät. Aber du hast mir erzählt, und du fährst mit Bus? Ich fahre mit Bus. Ja, weil damit die Deutschen denken nicht, dass du bist hier in Autobahn, ne? Du bist hier in Bus. Mit wie viele Leute ungefähr? Och, der Bus ist voll, also so wie in Deutschland. Es gibt im Übrigen auch hier schon einige deutsche Busse, die während der Fußball-Weltmeisterschaft hier extra importiert worden sind, Manche Busse sind sogar mit Kühlung, also das sind dann die Frischkaum, wie wir das hier so schön nennen. Da hat man Glück gehabt. Ansonsten kann es sehr, sehr stickig werden in den Bussen. Und wie ist der der Terminal, wo du das Bus nimmst? Ja, ich muss erstmal in die Stadt reinfahren, nach Niterói. Es ist so, dass Niterói sehr hügelig ist und viele Täler und Hügel hat. Und zentral alle Busse aus jedem Tal müssen zentral in die Stadt reinfahren. Der Busterminal ist direkt im Zentrum von der Stadt. Und es muss jeder einen bestimmten Punkt, ob es nun Busse sind oder ob es auch Autos sind, PKWs, die auf die Autobahn nach Rio müssen, müssen alle durch eine zweispurige Straße. Und das kann sich jeder vorstellen, was das für ein Chaos gibt. Ja, und du bist mit Menschen auch, nicht mit nur mit, mit Straße, ne? Ich bin mit sehr vielen Menschen im Bus, zum Teil kriegt man keinen Sitzplatz mehr und es wird enorm eng. Ich muss sagen, dass Brasilianer werden im Prinzip, also wenn man das so, meine Erfahrung ist, dass es keine Ungeduld gibt. Und du weißt, wenn du fragst, was oder wenn du dich verlaufen. Ja, wenn ich mich verlaufen habe, okay, im alltäglichen Leben zur Arbeit nicht mehr, aber wenn ich mich mal irgendwie nicht orientieren kann, dann frage ich halt nach. Also meine Sprachkenntnisse sind schon recht praktikabel geworden und ich kann mich artikulieren und auch, ich kann mich auch durchsetzen. Das habe ich schon ziemlich schnell gelernt. Also, man nimmt mich schon wahr, ne? Und aber interessant, dass du hast gesagt einmal für mich, dass wenn du bist hier in Niterói, Caraí, das ist der reiche Viertel, die Leute haben Schwierigkeit, das zu verstehen. Ja, erstens, ich bin ja wirklich richtig weiß und von meinem Erscheinungsbild muss ich irgendwie immer aussehen wie eine Touristin. Und wenn ich irgendetwas frage, dann versucht man mich immer irgendwie auf in Englisch, also einige Leute versuchen das auf Englisch mit mir zu regeln, oder aber, dass man versucht, mir Sachen zu verkaufen, die viel teurer sind, als, weil ich ja Touristin bin, so Straßenstände. Und da habe ich schon den Trick rausgefunden, dass es am besten ist, meine Elektrizitätsrechnung mitzunehmen, um zu sagen, ey Leute, ich bezahle für diesen Schal keine 35 Euro. Ich bin keine Touristin, ich bin Bewohnerin von Niterói. Und hier ist mein Papier, ich bezahle jeden Monat meine Elektrorechnung. Also das sind so schon so bestimmte Sachen, wo man einfach klar sehen muss, so, ich bin das und das mache ich jetzt auch so. Und wie passiert mit den Leuten da in São Gonçalo, mit den armen Leuten, die verstehen dich? Die verstehen mich, ich habe überhaupt keine Probleme. Das ist erstaunlich. Also je näher ich dran komme an sozusagen wohlhabende Viertel, je unverständlicher scheine ich zu sein oder die Fähigkeit dieser Menschen ist ungleich schlechter, dass sie mich verstehen wollen. Das ist es eigentlich. Sie fangen dann sofort an, Englisch zu sprechen mit mir, um auszudrücken, welches hohe Bildungsniveau sie haben. Und das da mache ich meine Ohren einfach zu. Und in São Gonçalo, wenn ich da bin, sei es im Shopping, egal wo ich bin, ich kann mich ausdrücken, ich habe überhaupt keine Probleme. Und die Menschen, die ich frage oder mit denen ich Kontakt habe, die haben genauso wenig Probleme. Es ist ein lockeres, einfaches Gespräch. Ich verstehe die Menschen verstehen mich und sind sehr, sehr hilfsbereit. Was ich andererseits in bestimmten Gegenden von Niterói und auch in Rio nicht so vorfinde. Und was kannst du empfehlen für jemanden, der nach Brasilien kommt, entweder für Urlaub oder zu leben? Mit der Arbeit, hast du jetzt schon Arbeit? Ich habe jetzt schon Arbeit. Das war eines der schönsten Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, sozusagen. Den Einstieg in ein ganz tolles Projekt. Das heißt Qualidade da Vida. Das ist ein Gesundheitsprojekt. Und ich arbeite da jetzt selbstständig in diesem und habe meine eigenen Klienten in einer großen Firma und bin da sehr, sehr, sehr gut integriert. Ich bin sehr gut aufgehoben. Ich bin herzlich willkommen. Die Menschen sind sehr interessiert, auch was Neues zu lernen. Was ich jemandem empfehlen würde, der nach Brasilien kommt, vor allem Touristen, kann ich nur sagen, bis heute ist es ein langes Training. Was ich immer noch trainiere, ist den Blick, wenn ich auf der Straße bin, egal wo ich bin. Ob ich in einem Laden bin oder auf der Straße direkt im Bus bin, dass ich meinen Blick einfach auf weit stelle. Also ich habe gemerkt, in Hamburg bin ich oft nicht gerade mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen, aber der Blick war fixiert von hier nach da. Und jetzt habe ich sozusagen ist es notwendig, diesen Insektenblick zu haben. Also mehr seines ganzes Umfeld wahrzunehmen, weil man kann in Situationen hineinkommen, von denen man glaubt, dass es so etwas nicht gibt. Zum Beispiel eine Schießerei. Also das habe ich auch schon erlebt. Na, wie schnell weg? Oder es gibt Anzeichen. Gibt es Anzeichen? Oder wenn es keine Anzeichen, was dann? Wie schnell reagieren? Oder klauen. Also die ganz Kleinen, es gibt so Straßenklicken, Gangs von ganz kleinen Kindern. Die sind vielleicht gerade mal 7, 8 Jahre alt. Und da muss man unglaublich aufpassen, dass man seine Klamotten, seine Tasche zusammenhält oder ausweicht, schnell zur Seite geht, weil das geht ratzfass. Ich habe es selber schon erlebt. Also wie Menschen, Touristen, nein, nicht nur Touristen, sondern auch Bürger aus Niterói oder auch aus Rio, einfach zack, waren die Sachen weg. Handy aus der Hand geschlagen, Zigaretten aus der Hand geschlagen, Rucksack abgerissen. Das geht so schnell mit Motorrad. Teilweise kommen die Leute mit Motorrad vorbei oder mit Fahrrad. Geht auch. Also es gibt sehr viele Situationen, wo man wirklich trainieren muss, den Blick immer und permanent offen zu haben, egal wo man ist. Sei, dass man eine Fahrkarte kauft zum Beispiel oder in der Bank, vor der Bank, in der Bank, nach der Bank. Also es ist nicht unbedingt, das kann ich allen empfehlen, ja, das zu machen. Ich kann bestehen, dass du hast viel gelernt diese Jahr hier in Brasilien. Ja, ich habe auch einen direkten eine Schießerei überlebt. Im Supermercado, dort, wo ich normal einkaufe, aus einer wundervollen Vorstellung, ich will heute Spinatpizza essen, bin ich in den Supermercado gegangen und wollte noch schnell Spinat kaufen und hatte aber Schwierigkeiten, Spinat von irgendeinem anderen Grünzeug zu unterscheiden. Und dieses andere Grünzeug, das mag ich nicht. Und so hatte ich jemanden gefragt. Und der wusste aber nicht Bescheid und hatte wieder jemand anders gefragt. Und so hatte das ungefähr 10 Minuten gedauert, bis die Entscheidung gefallen war, was ist Spinat und was ist das andere. Und auf einmal gab es draußen vor der Tür eine riesige Schießerei und alle Leute im Laden sind nach hinten gerannt. Und ich stand da und habe den Herrn, der neben mir stand, gefragt, sagen Sie mir mal, was ich jetzt mache, ganz schnell. Und er war so freundlich, ganz ruhig, meinte, hinsetzen, sofort hinsetzen, in einer ganz ruhigen Stimmung, mit einer ganz ruhigen Stimmung, setzen Sie sich hin. Und das war einfach klar. Und das war für mich in dem Augenblick auch dieses Bem-vindo. Es wird einem wirklich geholfen, wenn man wirklich in schwierige Situationen gerät. Ja, Ortrun, das ist wirklich toll. Ich glaube, dass unsere Zuhörer können ein bisschen mehr wissen über das Leben von Ortrun Guttke hier in Niterói, Rio de Janeiro, Brasilien. Aber eine letzte Frage. Du bist nicht mehr unter 50 Jahre alt. Nee. Was ist der Unterschied zwischen das Leben, Arbeitsleben von dir da in Deutschland und hier in Brasilien? Also hier in Brasilien habe ich die Möglichkeit bekommen, nochmal wieder neu anzufangen. Aus meiner Sicht wäre es in Deutschland doch recht schwierig gewesen, in meinem Alter, ich bin jetzt 60, neue angemessene Arbeit zu bekommen von der Ausbildung, die ich habe. Und hier kann ich in meinem Beruf als Administratorin, wie man es hier so heißt, also im Bereich Ökonomie, kann ich hier auch noch nicht so richtig wirklich Fuß fassen. Es gibt aber Möglichkeiten, also langsam einzusteigen. Und es ist denke ich mal, auch ganz wichtig, Eigeninitiative zu zeigen und zu sagen, ich biete das an. Ich zeige euch etwas von dem, was ich kann. Wenn ihr damit zufrieden seid, dann will ich meinen Lohn haben und dann will ich hier angestellt werden. Das ist eine gute Möglichkeit. Fühlst du dich hier mit mehr oder weniger Wert als Arbeiterin? Ich muss ehrlich sagen, dass ich hier mit mich mehr sehr wohl fühle, mehr anerkannt fühle als in Deutschland. Aber ich muss wirklich ehrlich sagen, die ganze Zeit, die anderthalb Jahre, die ich jetzt hier lebe, das war für mich auch, ich bin durch viele Hochs und Tiefs gegangen. Und es war auch nochmal ein Revue passieren von den eigenen Qualitäten, dem eigenen Denken. Und war wirklich eine Reflexion. Was kann ich adaptieren von dem, was es hier in Brasilien gibt, an Qualitäten? Wo komme ich überhaupt nicht mehr zurecht? Da muss ich sagen, nee, das lehne ich ab. Oder sage ich, ey, Moment mal, da ist doch was dran, dass die Menschen sich so und so verhalten. Dann kann ich es ablegen und kann neu mich orientieren und neu generieren, ein neues Verhalten. Und in dieser Mischung, das ist das, was mich im Grunde genommen, ja, es gibt Momente, wo ich wirklich richtig glücklich bin, wo ich denke, Mann, ich habe es geschafft. Kannst du dann empfehlen, für deine Freundinnen nach Brasilien zu kommen und ein neues Leben zu anfangen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil empfehlen könnte ich es jedem, ob es funktioniert und wie man damit zurechtkommt. Ob man nicht möglicherweise den Faden verliert oder vor lauter Wutanfällen sagt, also das ist hier nichts für mich. Es kann ja auch sein, dass irgendwann sagt, nee, ich halte das hier nicht mehr aus. Es geht einfach nicht. Ich will einfach nur noch meine Ruhe haben. Ja, da muss man die Entscheidung treffen, zu gehen. Aber sich die Möglichkeit zu geben, es zu wagen und sich selbst zu hinterfragen, ob es der mögliche Weg ist, das ist das größte Geschenk, was ich mir persönlich selber gegeben habe in diesem Leben. Dass ich gesagt habe, ja, ich fahre hier, ich fliege hier mit zwei Koffern in der Hand, gehe ich nach Brasilien und starte mal und schaue mich mal um, was es hier alles so gibt. Da hast du die gleiche Reise gemacht wie die Oma und die Opa vor 200 Jahren da in Hamburg, ne? In den Schiff zu gehen. Ja, war ein bisschen langsamer. Wir sind bei Radio Mama Terra, eine Sendung in Deutsch und Portugiesisch. Wir haben gerade gehört, Ortrum Gutike zu erzählen, wie sie über ihr Leben hier in Brasilien. Ja, und vor lauter Reden haben wir jetzt ganz die Musik vergessen. Und ich denke, wir spielen jetzt einfach mal nacheinander ein, um auch ein bisschen die Emotionen, die sich in diesem Gespräch hier entwickelt haben, möchte ich gerne. Ich habe Stücke ausgesucht von Hermeto Pascoal, de Quebrando Tudo, also das heißt alles kaputt hauen. Also in so einer Phase war ich auch schon, wo ich so wütend war über viele Sachen, dass ich hätte alles kaputt hauen können und meine Koffer packen können und wieder nach Hamburg reisen können. Und dann nehmen wir Paula Morelienbaum mit Briga Nunca Mais. Also ich werde nie weiter kämpfen, also so gegen ankämpfen. Und dann kommt ein wunderschönes Lied, was eigentlich alles umfasst, auch die große Sehnsucht, die ich gelegentlich nach Deutschland habe, vor allem nach meinen Kindern habe, Samba de Benção. Vocês vejam, minha gente, o que Ortrum acaba de falar. Nós estávamos fazendo uma entrevista em alemão para que todas as pessoas da Alemanha soubessem como é a vida de imigrante da Ortrum aqui em Niterói, no Brasil, como as agruras, as coisas bonitas, as coisas tristes, tudo que ela viveu e as dificuldades que teve, o grande prazer que ela tem de estar aqui, de ter vindo para o Brasil com duas malas e ter recomeçado sua vida novamente com 60 anos de idade aqui no Brasil, onde encontrou trabalho, onde desenvolve as coisas que faz. E nesse bate-papo acabou que ficamos emocionados com toda essa história. Então agora vocês vão ter a chance de escutar muitas músicas boas que tem a ver com essa linha de vida da Ortrum. A primeira música, claro, vai ser o Hermeto Pascoal, Quebrando Tudo, que é realmente um momento de entrada num país. A outra é Paula Morella Ball, Já Mais Calminha, Brigas Nunca Mais. Vamos entrar nesse universo de vida. E para coroar esse momento, o Samba da Benção de Vinícius de Moraes com o próprio na Rádio Mamaterra. Aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, mas um sotaque brasileiro especial de Niterói, aquele que você fala mesmo. Não tenha medo. Solte. Und das war's für heute mit Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romão. Isso aí, minha gente. Muito obrigado. Até a próxima. Markus Romão na Rádio Mama Terra. Und vergesst nicht, im nächsten Monat sind wir wieder dabei, und zwar am Samstag, den 21. Dezember. Und wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit und einen schönen ersten, zweiten, dritten Advent und einen schönen Nikolaus. E não se esqueçam, o último programa desse ano será no dia 21 de dezembro, programa de Natal, programa natalino da Rádio Mama Terra. E curtam o mês de natalino de dezembro, que vai ser ótimo. Quente aqui no Brasil, frio aí na Alemanha. Tchau! Tchau! É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo.